zur Party kommen und meine Stampe schreibt, wieso hast du keine Zeit? Kauf dir ein paar Haifischnecks, einfach dass sie leise bleibt. Es tut mir leid, mein Leben dreht sich nur um Cannabis. Und für Stress hab ich so ein paar Bananenclips wie ein Salafist. Und während du so wie ein Penner lebst, siehst du mich in meinem G auf dreiteilige MAEs. Ja, Selami, die Straße hat mich lieb, war über Rot nur aus Prinzip, bis zum Tod bleib ich Bandit. Der Quote ist 187, Bruder Sohnes macht den Beat, kauf den Dogo Argentino, aber Bonser Trokosin. Mein Benz, roll ich mir ein Ghetto-Präsident. Mein Benz, verteile ich gratis T-Shirts an die Fans. Mein Benz, siehst du meine Königskette? In mein Benz. Mein Benz.